haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Jugendsünden. Erster Teil. Es war einer jener Tage, die in keinem Tagebuch erwähnt werden. Das Wetter war unentschlossen, die Schlagzeilen ohne Sensationen und es gab auch kein Jubiläum, das gefeiert wurde. Stunde um Stunde verstrich. Doch ehe sich der Tag verabschiedete, rief Herr Ritter an und bat mich, ihn aufzusuchen. Er lebte in einem kleinen Haus und führte mich sogleich in den Dachstock. Dort in der Ecke standen zwei Kartons. Sie haben Ihr Barvermögen in zwei Kartons versteckt. Der eine Karton war voll mit Erinnerungen an meine Jugend. Ein alter Teddybär und zerschlissene Comichefte. Für so etwas habe ich mich nie interessiert. Sobald ich auf zwei Beinen stehen konnte, spielte ich Fußball. Es gibt Eltern, die ihre Kinder deswegen zum Psychologen schicken. Fußball war und ist meine einzige Leidenschaft. Leider verletzte ich mich als Jugendlicher bei einem Fahrradunfall so schwer, dass ich meine Karriere abbrechen musste. Sonst hätte ich es mühelos bis in die Nationalmannschaft gebracht. Und in dem Karton haben Sie Pokale und Medaillen aufbewahrt. Panini-Alben und Autogrammkarten. Panini? Mhm. Sind das die Hefte, in die man Fußballerfotos einklebt? Haben Sie nie welche gesammelt? Ich habe immer nur Erfahrungen gesammelt und die wenigsten waren es wert, irgendwo eingeklebt zu werden. Jemand hat den Karton gestohlen. Wie wertvoll ist die Sammlung? Sie hat einen gewissen materiellen Wert, aber vor allem einen ideellen. Mit ideellen Werten kann ich meine Rechnungen nicht bezahlen. Ich engagiere Sie für zwei Tage. Und wenn ich in zwei Tagen nichts herausgefunden habe? Dann engagiere ich einen anderen Privatdetektiv. Das ist keine gute Idee. Das können Sie getrost mir überlassen. Haben Sie den Einbruch der Polizei gemeldet? Es gab keinen Einbruch. Es ist niemand gewaltsam in das Haus eingedrungen? Es gibt keinerlei Einbruchspuren und es wurde auch nichts entwendet. Nur meine Sammlung. Wer hat einen Schlüssel zum Haus? Niemand. Und wann haben Sie den Diebstahl bemerkt? Ich gehe einmal wöchentlich auf den Dachstock und blättere durch die Hefte. Letzte Woche war der Karton noch da. Sie glauben, dass jemand in das Haus spaziert ist und nichts anderes im Sinn hatte, als Ihre Fußballbildersammlung im Dachstock zu stehlen? Anders kann ich es mir nicht erklären. Und wie ist er in das Haus gekommen? Ja, vermutlich durch die Terrassentür. Es ist schon ab und zu vorgekommen, dass ich vergaß, sie zu schließen, wenn ich zur Arbeit fuhr. Dann hätte jeder in das Haus eindringen können. Es muss jemand sein, der es auf meine Sammlung abgesehen hat. Wir gingen nach unten und er gab mir einen Vorschuss. Ich schaute mich in der Nachbarschaft um, befragte ein paar Menschen, die keine Ahnung hatten, wer Herr Ritter war, und landete schließlich bei einem Mann, der mich anstarrte wie einen flüchtigen Schwerverbrecher. Sind Sie einer dieser Spekulanten, die Häuser aufkaufen? Ich bin ein Mensch ohne Hobbys, der nach verschwundenen Kartons sucht. Drei Häuser in der Nachbarschaft wurden in diesem Jahr schon verkauft. Schöne Einfamilienhäuser. Und jetzt stehen Neubauten mit Eigentumswohnungen. Ich habe dreimal mitgeboten, doch gegen diese Spekulanten habe ich keinen Stich. Sind Sie Hausbesitzer? Ich besitze einen alten Schreibtisch und ein paar noch ältere Rechnungen. Seit 5 Jahren bin ich auf der Suche nach einem Haus. Es ist hoffnungslos. Entweder sind es Buchbuden oder sie sind unbezahlbar. Viele Objekte gehen unter der Hand weg. Deshalb verteile ich Flugblätter und spreche die Besitzer direkt an. Ich bin in diesem Quartier aufgewachsen. Meine Eltern konnten sich nie ein Haus leisten. Voller Neid habe ich als Kind auf die anderen Kinder geschaut, die in einem Haus mit Garten aufwuchsen. Sie sind täglich hier unterwegs auf der Suche nach einem Haus. Ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Aber solange ich hier kein Haus finde, finde ich keine Ruhe. Haben Sie in den vergangenen Tagen gesehen, wie jemand einen Karton aus einem der Häuser getragen hat? Einen Karton? Sie wissen nicht, was ein Karton ist. Selbstverständlich weiß ich, was ein Karton ist. Da drüben, aus jenem Haus. Steht das zum Verkauf? Jemand hat daraus einen Karton entwendet. Einen Karton? Eine große Schachtel, Kiste, Behälter. Ja, das sagten Sie bereits. Sie haben niemand gesehen. Es interessiert mich nicht, was die Leute aus ihren Häusern transportieren. Sie könnten trotzdem etwas beobachtet haben. Wenn ich beobachten würde, dass jemand einen Karton aus einem der Häuser trägt, würde ich diese Person sofort ansprechen. Es könnte ja sein, dass sie wegzieht. Ich habe aber niemanden gesehen, der einen Karton aus dem Haus trägt. Er ging weiter und ich befragte einige Nachbarn, die zwar allerlei zu berichten hatten, aber nichts, das mir weiterhalf. Eine Stunde später hatte ich noch immer keinen Anhaltspunkt. Doch als mir Herr Ritter öffnete, war er keineswegs enttäuscht. Ganz im Gegenteil. Ich habe einen Anruf erhalten. Das ist zweifellos erfreulich. Sollen wir darauf anstoßen? Eine Frau, die mir für 100 Franken die Sammlung zurückgeben möchte. Jemand bricht bei Ihnen ein, klaut einen Karton mit einer Sammlung Fußballerbilder und will sie Ihnen für 100 Franken zurückgeben. Kümmern Sie sich darum. Ich soll der Diebin das Geld überbringen. Für etwas habe ich Sie schließlich engagiert. Kam Ihnen die Stimme bekannt vor? Nein. Sie sollten die Polizei einschalten. Wegen 100 Franken? Ja. Wahrscheinlich hat sie gemerkt, dass es nicht so einfach ist, eine Sammlung zu verkaufen. Wahrscheinlich braucht die Frau sofort Geld für Drogen oder eine Designer-Jeans. Wenn ich die Sammlung wieder habe, ist die Sache für mich erledigt. Er zeigte mir auf seinem Handy den Ort, den die Frau für die Geldübergabe angegeben hatte. Es war ein Einkaufszentrum. Mit einer Banknote in der Tasche machte ich mich auf den Weg. Es dauerte eine halbe Stunde, bis mich eine junge Frau ansprach. Sie sind an Fußballalben interessiert? Und wie? Ich trage immer 100 Franken bei mir, um jederzeit zuschlagen zu können. Ich will 200. Das war nicht so abgemacht. 200 oder ich gehe wieder. So viel Geld habe ich nicht dabei. Da drüben steht ein Geldautomat. Und wo ist der Karton mit den Alben? Der steht in einem Hinterhof. Sie geben mir das Geld und ich gebe Ihnen die Adresse. Und wenn Sie mich anlügen? 250 Franken. Los, heben Sie das Geld ab. Ihre Inflationsrate ist schlimmer als diejenige verschuldeter Staaten. Zeit ist Geld. Wir sind jetzt bei 300 Franken. Möchten Sie weiter warten? Die Frau machte nicht den Eindruck einer professionellen Diebin. Da sie sich aber ständig umschaute, war es gut möglich, dass irgendwo im Einkaufszentrum jemand auf sie wartete. Ich ging zu dem Geldautomaten und ließ mir 100 Franken auszahlen und reichte ihr den Schein, zusammen mit jenem meines Klienten. Sie protestierte, willigte aber schließlich ein und schrieb mir die Adresse auf einen Zettel. Ich fuhr sofort hin und wurde mit Blaulicht empfangen. Offenbar interessierte sich auch die Polizei für den Karton. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Jugendsünden, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Jugendsünden, zweiter Teil. Was bisher geschah? Herr Ritter vermisst einen Karton, den er im Dachstock lagerte und in dem er eine Sammlung alter Panini-Alben und Autogrammkarten aufbewahrte. Offenbar hatte es ein Dieb auf genau diesen Karton abgesehen. Maloney sieht und hört sich um, doch erst als sich eine Frau bei Ritter meldet, kommt Bewegung in den Fall. Sie verlangt eine relativ geringe Summe. Maloney erhält die Adresse, an der er den Karton in Empfang nehmen kann. Doch dort erwartet ihn die Polizei. Einige Neugierige gafften auf den Leichenwagen, der genau dort abgestellt wurde, wo zuvor noch ein Krankenwagen stand. Es wurden einige Namen genannt, doch keiner schien zu wissen, was tatsächlich vorgefallen war. Als ich eines der Absperrbänder überwand, wurde ich von einer Polizistin unsanft zurückgestoßen. Erst als mich der leitende Beamte erblickte, durfte ich ungehindert über das Gelände gehen. Na Maloney, haben Sie den Polizeifunk abgehört? Oder wohnt in diesem Haus einer Ihrer bedauernswerten Klienten? Weder noch. Hier in diesem Hinterhof steht ein Karton, den ich gerne mitnehmen möchte. Ein Karton? Das ist ein Behälter, der zur Aufbewahrung dient. Und was wird in diesem Karton aufbewahrt? Hefte voller Fußballer, eine ganze Sammlung. Ach, Sie sammeln Panini-Bilder. Können Sie sich ein solches Hobby leisten? Ich habe einen ganzen Karton für 200 Franken gekauft. Moment! 200 Franken. Das sind 200 Einfrankenstücke. Das ist viel zu wenig für eine Sammlung voller Panini-Alben. Das ist suspekt, Maloney. Ich habe erstklassig verhandelt. Wahrscheinlich handelt es sich um Diebesware. Wenn Sie Diebesware kaufen, machen Sie sich strafbar. Ich glaube kaum, dass Sie hier sind, weil im Hinterhof ein Karton mit Diebesware steht. Üble Sache, Maloney. Ein junger Mann, der erstochen wurde. Hier im Haus. Kennen Sie den Mann? Ich war noch nie hier und wenn ich den Karton mitnehmen darf, werde ich garantiert nie zurückkommen. Jakob, Guido, sagt Ihnen der Name etwas? Ist das ein Fußballer? So heißt die Leiche. Nie gehört. Ich glaube, da hinten steht der Karton. Moment. Ich unterschreibe freiwillig 25 Formulare, wenn Sie mich mit dem Karton gehen lassen. Dieser Hinterhof gehört zum Tatort. Wir werden ihn mit unseren neuen 3D-Kameras fotografieren. Und wann ist der Film im Kino zu sehen? Wir benötigen eine dreidimensionale Darstellung des Tatortes und der Umgebung. Die können wir in den Computer einspeisen und dieser liefert uns danach eine Umgebungsanalyse. Das ist zweifellos spannend und lehrreich. Ich aber benötige diesen Karton. Das geht jetzt nicht. Zuerst muss ich mir die Aussagen zweier Zeugen anhören. Tun Sie das. Ich kann ja in der Zwischenzeit ein Sandwich essen. Sie bleiben hier, Maloney. Er zeigte in den Innenhof. Dort stand eine spärlich bekleidete Frau und ein Mann, der nervös auf sein Handy tippte. Der Polizist wies eine Fotografin an, die beiden dreidimensional zu fotografieren. Was die spärlich bekleidete Frau mit einem Fluchwort quittierte. Sie waren Zeuge des Mordes. Nicht ganz, aber wir haben etwas gesehen. Ja, es sah verdächtig aus. Was haben Sie gesehen? Ich wohne vis-à-vis. Ja, und ich war bei ihr, also auch vis-à-vis. Das ist hochinteressant. Sie leben also beide vis-à-vis? Nein, ich lebe nicht hier. Diese Gegend ist mir zu wenig stylisch. Im Bett hast du mir gesagt, dass du es hier toll findest. Im Bett war es auch okay. Okay? Das ist alles? Ich sehe das eher britisch, so mit Understatement halt. Du fandest die Nacht mit mir britisch? Vielleicht sollten wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Genau. Wie ist Ihr Name? Olga Simmen. Olga? Ich dachte, du heißt Regula. Regula ist meine Schwester. Und ich habe mich schon gewundert, weshalb du nachts die Haare gefärbt hast. Du wolltest eigentlich mit Regula ins Bett. Ich glaube, ich hatte einen Blackout. Entweder sind Sie Zeuge oder Sie hatten einen Blackout. Ich weiß, was ich gesehen habe. Sehr gut. Wir benötigen eine genaue Beschreibung des Täters oder der Täterin. Ja. Zuerst ging das Licht an und dann sah ich ein Messer. Ja, und dann hat sie mich runtergestoßen und geschrien. Sie erinnern sich wieder. Ja, partiell. Regula ist eine dumme Kuh. Daran erinnere ich mich nicht. Kann ich jetzt den Karton mitnehmen? Sie halten sich raus, Maloney! Die spärlich bekleidete Frau spuckte dem Mann ins Gesicht. Ehe die Situation eskalieren konnte, schritten mehrere Polizisten ein und versprühten so viel Pfefferspray, dass man damit eine unbewilligte Demonstration hätte auflösen können. Nachdem ich mich erholt hatte, fuhr ich mit dem Karton zu meinem Klienten. Das ist fantastisch. Sie dürfen mir gern eine Extra-Prämie auszahlen. Suchen Sie sich eines der Hefte aus. Ich mache mir nichts aus geklebten Fußballern. Ja, diese Hefte werden von Jahr zu Jahr wertvoller. Ich bevorzuge Banknoten, die von Jahr zu Jahr wertloser werden. Haben Sie herausgefunden, wer die Sammlung gestohlen hat? Die junge Frau machte auf mich nicht den Eindruck, einer Einbrecherin zu sein. Sie hatte wahrscheinlich nur den Auftrag, Geld zu kassieren. Sie verlangte lächerlich wenig für die Sammlung. Entweder benötigten die Diebe sofort Bargeld oder sie hatten es ursprünglich auf etwas anderes abgesehen. Das verstehe ich nicht. In dem Haus wurde ein junger Mann ermordet. Hat der Mord etwas mit dem Karton zu tun? In seiner Wohnung stand auch so ein Karton. Dann war er der Einbrecher. Mir wurden zwei Kartons gestohlen. Was war denn in dem anderen Karton? Nichts, das irgendeinen Wert hatte. Ah. Alte Geschäftsunterlagen einer Firma, die schon lange nicht mehr existiert. Könnte jemand Interesse an diesen Unterlagen haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und trotzdem wurden sie gestohlen. Ja, die beiden Kartons waren gestapelt. Wahrscheinlich wollte der Dieb kein Risiko eingehen und hat beide mitgenommen. Ah. Schauen Sie, was für wunderbare Alben. Er nahm ein Heft nach dem anderen in die Hand und nannte die Namen von Fußballspielern, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Verträumt blätterte er sich durch seine Jugend. So verträumt, dass er meinen Abgang nicht einmal bemerkte. Ich fuhr zurück in mein Büro. Wenig später erhielt ich Besuch. Ich habe Sie vor Guidos Haus gesehen und bin Ihnen gefolgt. Das passiert mir öfter. Möchten Sie einen Whisky? Oder sollen wir gleich loslegen? Guido ist ermordet worden. Sie waren seine Komplizin. Er hat mich nur um einen Gefallen gebeten. Er sagte, er stelle den Karton in den Hinterhof. Wenn der Besitzer nicht interessiert ist, holt ihn die Müllabfuhr. Ah, er bricht in ein Haus ein, klaut einen Karton mit Sammlerheften und will ihn möglichst schnell wieder loswerden. Er war total nervös und euphorisch. Wie jemand, der im Lotto gewonnen hat. Und was hatte er gewonnen? Keine Ahnung. Aber es hat garantiert mit seinem gewaltsamen Tod zu tun. Möchten Sie mich engagieren? Kostet das was? Weniger als eine durchschnittliche Krankenkassenprämie. Ich habe keine Kohle. Was ist mit den 200, die ich Ihnen gegeben habe? Genügt das, um den Mörder zu überführen? Sie verzog ihren Mund. Es sah entzückend aus. Danach überlegte sie. Ich schenkte uns je ein Glas Whisky ein. Als die Gläser leer waren, hatte ich einen Auftrag. Und meine neue Klientin begann zu singen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Jugendsünden, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Jugendsünden, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Herr Ritter beauftragt Maloney, einen Karton voller Sammleralben wiederzufinden, den ihm jemand aus seinem Haus gestohlen hat. Schon bald meldet sich eine Frau und verlangt einen geringen Betrag für die Sammlung. Als Maloney den Karton in einem Hinterhof abholen will, trifft er auf die Polizei. Offenbar ist der Dieb ermordet worden. Es stellt sich heraus, dass er einen zweiten Karton mitlaufen ließ, dessen Inhalt verschwunden bleibt. Mein Klient hatte bereits Besuch, als er mir öffnete. Er zeigte auf jenen Mann, dem ich unlängst auf der Straße begegnet war. Dieser nickte mir zu, danach wanderte sein Blick nervös im Raum umher. Das ist ja unglaublich, unfassbar, sensationell. Die Innenausstattung oder das Parkett? Herr Enderlin ist ein alter Bekannter. Wir haben uns zufällig wieder getroffen. Ich hatte keine Ahnung, dass du hier lebst. Ich habe das Haus vor 8 Jahren gekauft. Beneidenswert. Ich suche und suche und finde nichts in der Gegend. Was ist mit dem Dieb, Maloney? Weshalb wusste er, dass er die Alben bei mir findet? Sein Name war Guido Jakob. Guido hat dich bestohlen? Du kennst den Dieb? Ja, erinnerst du dich nicht mehr an ihn? Ja, mein Namensgedächtnis ist miserabel. Ja, der Typ mit der Wollmütze. Der? Sie kennen ihn? Ja, er hat eine Weile für mich gearbeitet. Für uns? Wir waren damals Partner. Und der Tote arbeitete für Sie? Ich habe das alles mehr oder weniger verdrängt. Wären wir jünger, könnte man es als eine Jugendsünde bezeichnen. Sündig war es allerdings. Wahrscheinlich war der Dieb gar nicht an den Fußballalben interessiert. Weshalb sollte er die alten Geschäftsunterlagen klauen? Vielleicht wegen der Fotos. Hat er sich damals nicht in eine dieser Schönheiten verliebt? Sie haben mit Schönheiten gehandelt. Wir wollten einen Escort-Service aufbauen. Ja. Ganz exklusiv mit den schönsten Teenagern der Stadt. Ja. Alle zwischen 18 und 20. Und alle kultiviert und gebildet. Guido war unser Scout. Er hat an der Uni nach interessanten Objekten gesucht. Richtig rentiert hat es allerdings nicht. Die Mädchen waren wie Schmetterlinge. Sie kamen und gingen. Die Besten wurden uns von der Konkurrenz abgeworben. Ziemlich miese Typen. Das war auch der Grund, weshalb wir aufhörten. Mit dem Milieu wollten wir nichts zu tun haben. Und in dem Karton lagerten die Schönheiten von damals? Die Buchhaltung, die Fotos, die Werbung. Viel ist es nicht. Guido hätte danach fragen können und er hätte von mir alles erhalten. Das war doch nur Altpapier. Die beiden begannen von den alten Zeiten zu schwärmen, was meist in einer Sauforgie endet. Da ich einen Auftrag hatte, verabschiedete ich mich und besuchte jene Frau, die am ehesten wusste, was der Tote mit den alten Geschäftsunterlagen vorhatte. Fotos von jungen Frauen? Die muss man doch nicht klauen, davon findet man noch tausende im Internet. Wahrscheinlich hat er es auf ein paar ganz spezielle Fotos abgesehen. Er tat so, als wäre er kurz davor, reich zu werden. Aber das hat er schon öfter. Männer machen die Pläne und die Frauen machen sich Sorgen. Vielleicht finden wir in der Wohnung einen Hinweis. Ich kann da nicht rein. Ich krieg da Gänsehaut. Wenn ich ihn tot aufgefunden hätte, wäre ich jetzt vermutlich in der Irrenanstalt. Haben Sie einen Schlüssel zu seiner Wohnung? Die ist versiegelt worden. Das kümmert unsereins nicht. Wir waren schon länger nicht mehr zusammen, aber einen Schlüssel habe ich immer noch. Ah. Moment. Da. Gut. Ich mache eine Liste von dem Zeugs, was mir gehört. Die Liste wurde länger und länger und die Gegenstände schwerer und schwerer. Ich organisierte einen Mann mit einem Lieferwagen und fuhr zu Guidos Wohnung. 2 Stunden später hatte ich, wonach ich gesucht hatte. Bei der Polizei stieß ich auf wenig Begeisterung. Großartig, Maloney. Sie haben Zeitungsartikel gefunden. In der Wohnung des ermordeten Guido Jakob. Moment, Maloney. Die Wohnung ist noch nicht freigegeben. Ich könnte Sie verhaften auf der Stelle. Verhaften ist das richtige Stichwort. Sie sind illegal in eine versiegelte Wohnung eingedrungen, haben diese illegal durchsucht und kreuzen mit illegalen Beweismitteln bei der legalen Polizei auf. Diese Zeitungsartikel sind der Schlüssel zum Mord an Guido Jakob. Schöne Schweizerin heiratet amerikanischen Millionär. Das ist doch kein Grund, jemand umzubringen. Solchen Unsinn liest man jeden Tag. Sie sollten den ganzen Artikel lesen. Das ist Zeitverschwendung, Maloney. Ich lese Bücher. Der amerikanische Millionär stammt aus einer prüden Familie mit strengen moralischen Ansichten. Die schöne Schweizerin war in jungen Jahren alles andere als prüde. Und das wusste Guido Jakob. Er hat sie erpresst und musste dafür mit seinem Leben büßen. Prüde Amerikaner. Eine verdorbene Schweizerin, ein Mann, der mit seinem Leben büßt. Das ist schlimmer als eine Woche Glanz und Gloria im Schweizer Fernsehen. Guido Jakob hat die Braut erkannt und er wusste, dass sie sich früher prostituierte. Das ist veraltet, Maloney. Heute heißt das Networking. Verwechseln Sie da nicht etwas. Ob man auf dem Golfplatz oder im Bett Kontakte knüpft, ist nebensächlich. Wichtig sind die Kontakte. Früher hatten die Menschen Freunde, heute haben sie Kontakte. Ich habe ein Buch gelesen. Über Bettgeschichten auf dem Golfplatz. Kontakte knüpfen ist eine Sammelleidenschaft. Man kann nie genug kriegen. Der Mensch bleibt im Grunde, was er immer schon war. Jäger und Gammler. Sammler. Dann lassen Sie uns endlich die Mörderin jagen. Dann sind Sie nicht eher ein Gammler, ein Sammler, Maloney. Jäger suchen die Herausforderung. Sie suchen immer nur nach Mördern. Und Sie jagen nur von A2 bis A6. Also gut, Maloney. Wie heißt die Frau? Und was spricht alles gegen Sie? Eine halbe Stunde später war er endlich bereit, Frau Fritschi aufzusuchen. Sie ließ uns wortlos in ihre kleine Wohnung und bot uns je einen Stuhl an. Ich bedauere, dass wir Sie belästigen, Frau Fritschi. Aber dieser Mann ist Privatdetektiv und er hat Sie nackt gesehen. Sie waren einer meiner Kunden? Frauen wie Sie kann ich mir nur in meinen kühnsten Träumen leisten. Moment. Sie geben zu, dass Sie mit Philip Maloney geschlafen haben. Jetzt verstehe ich den Aufruhr in den USA. Es ist alles ganz anders. Sie haben nicht mit Philip Maloney geschlafen. Das wird Ihnen vor Gericht strafmildernd angerechnet. Hat es sich Ihr Bräutigam in Spee bereits anders überlegt? Floyd ist schwul. Er hat es mir heute Morgen gestanden. Und ich habe mich noch gewundert, weshalb er so begeistert war von der Mr. Schweizwahl im Fernsehen. Der Amerikaner ist vom anderen Ufer. Das war wunderbar. Sünde zu Sünde. Das ist katholisch. Das gibt ein Happy End. Ich habe alles gemacht, damit meine Jugendsünden nicht ans Tageslicht kommen. Und dann sagt mir Floyd, dass er eigentlich auf Männer steht. Das ist doch ganz normal heutzutage. Die Menschen werden sexuell immer undefinierter. Gleichzeitig sterben ganze Bienenvölker aus. Diese Zusammenhänge sind faszinierend, Maloney. Guido Jakob hat sie mit den alten Geschäftsunterlagen erpresst. Er hatte Fotos und sogar noch Adressen einiger Kunden. Ich wusste, dass ich ihn mit ein paar Tausenden nicht loswerden würde. Deshalb stachen Sie zu. Ein Leben mit Floyd war wie ein Traum. Endlich weg aus dieser miefigen Enge. Apropos miefige Enge. 10 Zimmer mit Swimmingpool können wir Ihnen nicht bieten. Aber Sie können jeden Tag duschen. Und in der Gefängnisbibliothek finden Sie Bücher über Leerverkäufe an den Aktienmärkten. Und Balkonpflanzen. Zweifellos gute Gründe, um ein umfangreiches Geständnis abzulegen. Ich bin erpresst worden. Das ist doch mehr oder weniger Notwehr, oder? Eher weniger als mehr. Aber das können Sie getrost den Damen und Herren Juristen überlassen. Sie könnten die Zeit im Gefängnis nutzen, um ein schönes Buch zu schreiben. Vielleicht gibt es schon bald Kurse für kreatives Schreiben im Gefängnis. Ich habe gelesen, dass ein guter Schriftsteller immer und überall schreiben kann. Das ist doch ideal. Frau Fritschi ließ sich resigniert festnehmen. Herr Ritter stieg weiterhin wöchentlich auf den Dachstock und schaute sich alte Fußballerbildchen an. Ich saß in meinem Büro und dachte an meine Jugendsünden und was wohl aus ihnen geworden ist. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Jugendsünden, dritter und letzter Teil.